Abschnitt 7 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Der gesunde Menschenverstand. Ein psychologisches Märchen. Es war einmal ein kurzer, dicker Mann mit wasserblauen, vorstehenden Augen. Der hatte eine große, knochige Frau, die fuhr im Hause herum wie ein Wedel, wollte alles allein am besten wissen und ließ den dicken Hans ihren großen Verstand und ihre noch größeren Fäuste an allen Ecken und Enden fühlen. Da gab es nichts, was der Mann recht machen konnte. Gleich fuhr sie dazwischen mit Schelten und Keifen, hieß ihn einen Esel, einen Ochsen, ein Rhinoceros und wie die anderen wegen ihres Verstandes berüchtigten Tiere alle heißen. Und wenn er dagegen seinen Mund auftun wollte, flog es mit Kopfnüssen und anderen derartigen Landesprodukten nur so um ihn herum. Eines Tages um die Mittagszeit hieß sie ihn die Knödel an das Feuer setzen. Das tat er, wie sie ihm befohlen. Aber anstatt die Knödel in die Pfanne mit dem sprudelnden Wasser zu legen, damit sie dort gar würden, legte er einen um den anderen in das brennende Feuer und konnte sich nicht satt sehen, wie sie allmählich zu schwarzen Klumpen zusammenschrumpften. Da kam die Frau dazu und fuhr ihn an. »Wo sind die Knödel? Habe ich dir nicht gesagt, du sollest sie ans Feuer setzen?« »Ja, freilich«, sprach der Dicke, »das habe ich getan. Sieh nur, wie sie im Feuer schön braun werden.« Da riss das böse Weib einen Rührlöffel von der Wand und schrie, »Du Dummkopf, wer hat dir denn gesagt, du sollest die Knödel in das Feuer selbst legen? Muß dir nicht der gesunde Menschenverstand sagen, dass sie verbrennen?« »Der gesunde Menschenverstand, was ist denn das? Von dem habe ich noch nie gehört.« Da erhob das grimmige Weib den Rührlöffel zu einem wuchtigen Schlag. Der dicke Hans aber dachte, der Gescheiteste gibt nach und flüchtete, so schnell ihn seine Füße trugen, von dannen. Erst gedachte er, sich bei einem Nachbar einzuquartieren, bis der größte Zorn seines Weibes verraucht sei. Da er sie aber noch nie so wütend gesehen hatte, so hielt er es diesmal doch für geratener, etwas weiter zu gehen und trollte die Hände in den Hosentaschen von dannen, bis er an das Ende des Dorfes gelangt war. Da war ein Wassergraben mit vielen Enten. Die einen lagen den Kopf zwischen den Flügeln am Ufer vor Anker. Die anderen aber konnten kein Genüge finden, mit senkrecht erhobenem Bürzel den schwarzen Schlamm zu durchschnattern. Eben hatte der Enterich eine große, tote Maus gefunden und mühte sich ab, dieselbe hinunterzuwürgen, bis ihm die Augen aus dem Kopfe traten. Aber wie er auch drückte, er brachte sie nicht hinunter. So würgte er sie wieder heraus und packte sie an dem Schwänzchen, ob es so nicht besser ginge. Aber es ging auch so nicht. Als dies die Enten sahen, erhob das ganze Volk ein schallendes Gelächter, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, dass ihnen die dicken Bäuchlein wackelten. Nun kam die Reihe an eine zweite Ente. Sie würgte und würgte, probierte es von vorn und von hinten, aber es ging ihr um kein Haar besser als dem Enterich. So probierten es noch 10 andere Enten, aber alle mussten den fetten Bissen wieder herausgeben und jedes Mal erhob sich von neuem das schallende Gelächter der anderen. Das hörte auf seinem Miste nebenan der stolze Haushahn Gockel. »Muss doch einmal nachsehen, warum es bei dem Entenvolk da drüben so vergnügt zugeht«, sprach er zu seinen Hühnern und stolzierte hinüber an den Graben. Eben waren ein paar andere Enten herangewackelt, um das Kunststück mit der Maus zu probieren, aber keiner hatte es fertiggebracht. Da drehte sich der Hahn auf dem Absatz herum und schrie sie an, »Ihr dummes Volk, wie könnt ihr doch daran denken, einen solchen Bissen hinunterzuschlucken? Das muss euch doch euer gesunder Entenverstand sagen, dass er im Halse stecken bleibt.« Damit drehte er sich voll Verachtung herum und wollte von dannen gehen. Der dicke Hans aber zog seine Mütze und rief ihn an, »Mit Vergunst, Herr Gockel, ihr habt da von dem gesunden Verstande geredet und könnt mir gewiss auch Auskunft geben, wo ich den gesunden Menschenverstand finden kann.« Der stolze Gockel fühlte sich durch die Höflichkeit des dicken Hans sehr geschmeichelt. Er blieb deshalb stehen, machte ein paar Kratzfüße und sprach: »Es tut mir leid, Euer Gnaden, dass ich keine bessere Auskunft geben kann. Ich kenne bloß den gesunden Hühnerverstand, wie er zum Beispiel in mir verkörpert ist. Allenfalls auch den gesunden Entenverstand, obgleich dieser rar ist. Von dem gesunden Menschenverstand aber kann ich nichts berichten. Da müssen Euer Gnaden schon in die Stadt gehen. Da soll es ja sehr gescheite Menschen geben, die gewiss etwas Näheres über den gesunden Menschenverstand wissen.« Sprach's, machte noch einmal ein paar kunstgerechte Kratzfüße und ließ den dicken Hans am Wege stehen. Lange sah dieser dem Gockel nach, wie er zu seinen Hühnern zurückscharwenzte. Endlich aber raffte er sich auf, setzte seine Mütze zurecht und sprach für sich: »Und ich muß doch noch den gesunden Menschenverstand finden, und wenn ich bis an das Ende der Welt laufen müsste.« Mit diesem Vorsatz schlenderte er auf der Landstraße weiter, bis er an das Tor der nächsten Stadt gelangte. Dort klopfte er an das Fenster des Pflastergeldeinnehmers, und als dieser herausschaute, fragte er ihn, ob er nicht wisse, wo in dieser Stadt der gesunde Menschenverstand zu finden sei. Der Einnehmer fuhr mit seinem Kopf noch viel schneller zurück, als er herausgeschaut hatte, und nun hörte ihn der dicke Hans lachen. »Ha, ha, ha, ha, ha, ha!« »Weib, komm doch herein! Da draußen steht einer, der will wissen, wo hier der gesunde Menschenverstand zu finden sei. Weißt du es vielleicht? Meinst du nicht, ich solle ihn auf das Rathaus schicken, wo jetzt gerade die Stadträte versammelt sind? Die würden gucken. Was fällt dir ein?« sprach das Weib. »Auf das Rathaus, da muss man ja den gesunden Menschenverstand bei Tag mit der Laterne suchen. Aber da fällt mir ein, wir schicken den Dicken da draußen zu dem homöopathischen Dr. Kügelchen, dessen zweites Wort ja immer ist, allein bei der Homöopathie sei der gesunde Menschenverstand zu suchen. Heda, Fritz, begleitet den Mann da draußen zu dem Dr. Kügelchen am Ganzmarkt. Der wird schauen, wenn er so raren Besuch vom Lande bekommt.« Nun ging der dicke Hans mit dem Knaben des Einnehmers durch viele Straßen, bis sie auf den Ganzmarkt und zu dem Hause des Dr. Kügelchen gelangten. Dort riss Hans auf das Geheiß des Jungen an der Glocke, dass es durch das ganze Haus gelte. Und als ihm die Magd öffnete und nach seinem Begehr fragte, wollte er zunächst einmal wissen, ob er im rechten Hause sei, wo man den gesunden Menschenverstand finden könne. Lachend ging die Magd hinweg und berichtete es ihrem Herrn. Der stieß vor Verwunderung beinahe die Reibschale, mit der er beschäftigt war, vom Tische und rief: »Wahrhaftig, das ist der erste gescheite Mensch, der je die Schwelle meines Hauses überschritten hat. Lass ihn sogleich hereinkommen.« Hans trat ein, drehte seine Mütze zwischen den Händen und ließ seine wasserblauen Augen im ganzen Zimmer herumschweifen, bis er endlich den Doktor, einen hageren alten Herrn mit schneeweißen Haaren, gewahrte. Dem trug er sein Anliegen vor. Sein Weib schwatze immer vom gesunden Menschenverstande, und nun möchte er doch einmal wissen, was derselbe sei und wo man ihn finden könne. »Mein Sohn«, sprach der alte Doktor, »dein Instinkt hat dich an die richtige Quelle geleitet. Denn nur von mir, dem berufensten Vertreter der Homöopathie, kannst du erfahren, wo der gesunde Menschenverstand zu finden ist.« »Was denkst du über die Krankheiten, mein Sohn?« »Über die Krankheiten? Weiß nicht, was das ist. Bin mein Lebtag noch nie krank gewesen.« »So hast du auch noch nie über die Behandlung der Krankheiten nachgedacht?« »Nachgedacht? Nichts habe ich gedacht, mein Leben lang, nichts.« »Es ist die reine Tabula rasa«, dachte der Doktor bei sich. Zu dem dicken Hans aber sprach er: »Setze dich hier zu mir und gib wohl Acht auf das, was ich zu dir rede. Wenn du auch selbst noch nie krank gewesen bist, so wirst du doch schon erfahren haben, dass andere Menschen krank wurden.« »Ja, andere«, sprach Hans, »aber ich nicht.« »Nun ja«, fuhr der Doktor fort, »was tut man mit diesen Kranken?« »Was man mit ihnen tut, da kommt der Dr. Balbus und laxiert sie nach unten und oben. Und wenn sie dann noch nicht gesund sind, so schlägt er ihnen eine Ader.« »Ganz richtig«, sprach Dr. Kügelchen, »so machen es eure Doktoren. Es gibt aber noch eine andere Art, die Menschen zu kurieren. das ist der gesunde Menschenverstand, und den sollst du jetzt von mir erfahren. Der gesunde Menschenverstand kuriert die kranken Menschen nicht mit Laxier- und Brechmitteln, sondern mit dem, was einen gesunden Menschen in ähnlicher Weise krank machen würde. Hast du mich verstanden? Nein, sprach Hans und sperrte vor Verwunderung den Mund auf wie der Karpfen, wenn er aufs Trockene gezogen wird. Das begreife, wer kann, ich nicht. So will ich's dir an einem Beispiel zeigen. Du kennst doch den Baum, welchen man den Lebensbaum heißt. Den kenne ich, rief Hans. Wir haben auch einen im Garten, und auf dem Kirchhof gibt es viele. Nun ja, siehst du, sprach der Doktor, mit dieser Pflanze wird ein Gewächs unter der Zunge geheilt, welches man die Fröschleingeschwulst heißt. Und zwar wendet man dieses Heilmittel deswegen an, weil dieselbe Pflanze bei einem Gesunden ein ähnliches Gewächs erzeugen würde. Begreifst du nun? Nein, rief Hans, ich begreife es nicht. Ich habe oft ein Zweiglein von dem Lebensbaum im Munde zerkaut, und nie ist mir ein Fröschlein unter der Zunge gewachsen. Eigensinniger Bauernschädel, murmelte der Doktor zwischen den Zähnen. Laut aber sprach er, du hast noch nicht die ganze Weisheit des gesunden Menschenverstandes vernommen. Wir von der Homöopathie lassen die kranken Menschen nicht ganze Haufen von Arzneimitteln einnehmen, sondern geben ihnen nur einen Tausendstel Tropfen von einer Tinktur oder ein Kügelchen, das mit einem Millionstel Tropfen getränkt ist. Da riss Hans Mund und Augen noch viel weiter auf und fragte, aber warum denn bloß solche bisschen? Siehe, sprach der Doktor, das ist gerade der gesunde Menschenverstand, dass die Arzneimittel umso viel besser wirken, je mehr sie verdünnt sind. Begreifst du das nicht? Nein, rief Hans, das begreife der Teufel. Behaltet euren Menschenverstand für euch. Das ist nicht der richtige, gesunde, den ich suche. Damit riss er die Türe auf und rannte die Treppe hinunter und zum Haus hinaus. Auf der Straße hätte er beinahe einen Mann umgerannt, wenn dieser nicht gerade noch zur rechten Zeit ausgewichen wäre. Der Mann schlich an einem Stocke daher wie ein Todkranker, blieb alle Augenblicke stehen, um Atem zu schöpfen, und begleitete jeden Schritt mit einem Seufzer. Das griff dem dicken Hans so ans Herz, dass er voll Bekümmernis fragte, »Vetter, wo fehlt es denn bei euch, dass ihr so schrecklich seufzen müsst?« »Ach«, erwiderte der Mann, »mir fehlt es überall. Ich bin vor einem Vierteljahr von einem Wagen gefallen und volle 13 Wochen in einem Spital gelegen, obgleich die Doktoren sagten, ich habe bloß etliche Knochen verstaucht. Aber ich muss selbst am besten wissen, wie es mit mir steht. Und jetzt will mir keine von den Versicherungskassen eine Entschädigung herauszahlen, während ihnen doch der gesunde Menschenverstand sagen muss, dass mein ganzes Nervensystem durch den Unfall zerrüttet ist und ich zu nichts mehr tauglich bin. Sprach Hans, von den Nerven weiß ich nichts, aber von dem gesunden Menschenverstand habe ich auch schon gehört und möchte zu gerne wissen, wo man denselben finden kann. »Wartet nur«, sprach der Mann, »ihr werdet denselben vielleicht heute noch zu sehen bekommen. Ich bin schon von vielen Ärzten untersucht worden, aber noch keiner hat mir entschieden zu meinem Rechte verholfen, weil noch keiner mein ganzes Leiden richtig erkannt hat. Aber jetzt gehe ich zu dem berühmten Nervendoktor Kraft, und dem traue ich zu, dass er mit seinem großen Verstand mein Leiden erkennt.« »Vetter«, sprach Hans, »wenn dies der Mann mit dem gesunden Menschenverstand ist, so gehe ich mit.« »Meinetwegen«, entgegnete dieser und humpelte in Begleitung des Dicken weiter, bis sie miteinander in die Wohnung des Nervenarztes gelangten. Sie saßen noch nicht lange da, so trat dieser ein und ließ seine klugen Augen hinter der goldenen Brille von einem zum anderen schweifen. Der Mann mit den vielen Leiden nannte seinen Namen und kramte aus seiner Brusttasche einen ganzen Haufen Papiere hervor. Der dicke Hans aber sagte, er sei bloß mitgegangen, um einmal den gesunden Menschenverstand leibhaftig zu sehen. Da lächelte der Doktor dem Dicken zu und hieß ihn ruhig sitzen bleiben. Dem stöhnenden und keuchenden Mann aber half er sich entkleiden, und nun ging es an ein Klopfen und Horchen, an ein Messen und Tasten, dass der dicke Hans sich nicht genug verwundern konnte. Dazwischen sah der Doktor immer wieder in die mitgebrachten Papiere und machte sich mit ernstem Gesichte Bemerkungen auf einem Zettel. Zuletzt wurde eine große Elektrisiermaschine in Gang gesetzt und Hans zuerst aufgefordert, mit seinen Zeigefingern zwei kleine Messingplatten zu berühren. Wie von einer Schlange gestochen, sprang Hans in die Höhe. Der leidende Mann aber ließ sich am ganzen Körper elektrisieren, ohne nur mit einer Wimper zu zucken. Als die Untersuchung fertig und der Mann wieder angezogen war, hieß ihn der Doktor auf einem Ruhebett Platz nehmen, sah ihm starr in beide Augen, bis dieselben langsam zufielen, und strich mit beiden Händen so lange von seiner Stirne abwärts, bis der Mann fest schlief und seine Atemzüge wie die eines Schlafenden zu hören waren. Dann sprach er ihm leise in das Ohr: »Du wirst auf dem Heimweg in die Wirtschaft zum Blauen Bock gehen, wo heute Tanzmusik ist, und dort tun, wozu dich dein Herz treibt.« Dann weckte er ihn durch Anblasen in das Gesicht und hieß den verwundert um sich Schauenden ruhig fortgehen. Das Übrige werde schon nachfolgen. Den Hans aber, der ein noch viel dümmeres Gesicht machte, hieß der Doktor dableiben, da er noch mit ihm zu reden habe. »Mein Lieber«, sprach er, »du hast jetzt schon ein Stück des gesunden Menschenverstandes gesehen. Du wirst aber noch mehr davon sehen, wenn du tust, was ich dir auftrage. Du hast nichts weiter zu tun, als dem Manne, der da gewesen ist, von der Ferne nachzufolgen und zu sehen, was er tut. Geht er in ein Wirtshaus, so gehst du auch hinein, merkst eine Zeit lang genau auf den Mann auf und läufst dann eilends zu mir zurück, um mir das Gesehene zu melden. Hast du verstanden?« »Sehr wohl, Herr Doktor«, sprach Hans und legte seine rechte Hand an die Mütze, wie er es schon bei den Soldaten gesehen hatte. Keine halbe Stunde stand es an, da keuchte der dicke Hans schon wieder die Treppe bei dem Doktor herauf und stürmte gerade in dessen Zimmer mit dem Ausruf: »Der Kranke!« »Heraus mit der Sprache«, rief der Doktor, »was ist's mit dem Kranken?« der Kranke tanzt auf Tod und Leben im Blauen Bock.« Da wollte sich der Doktor beinahe ausschütten vor Lachen, nahm schnell Hut und Stock zur Hand und sprach zu dem Dicken: »Das hast du brav gemacht. Wie es gegangen ist, kannst du mir unterwegs erzählen. Jetzt nur schnell vorwärts, damit wir den Vogel noch im Garn erwischen.« »Wie es gegangen ist?« »Erst ist er nur so dahergeschlichen, als wie wenn ihm jeden Augenblick der Atem ausginge. Wie er um die nächste Ecke herum war, ist er mir schon um einen ganzen Kopf größer vorgekommen. Und noch einmal um eine Ecke, da ist der Bolz gerade stehen geblieben und hat sich überall umgeschaut. Aber mich hat er nicht gesehen. Auf einmal ist er mit einem Satz in einem Hause drin gewesen. Und wie ich nachlaufe, so ist es die Wirtschaft zum Blauen Bock. Und drinnen geht es hoch her mit lauter Fiedeln, Schalmeien und Trompeten. Ich habe gerade noch gesehen, wie der kranke Mann mit einer schwarzbraunen Dirne herumgefahren ist, wie der Lump am Stecken. Dann bin ich schnell weggelaufen, um es euch zu melden.« So viel nacheinander hatte Hans sein ganzes Leben lang noch nicht gesprochen. Deshalb schwieg er jetzt still und beeilte sich nur, mit dem Doktor, der immer vor sich hin lachte, Schritt zu halten. Als sie zum Blauen Bock gekommen waren, öffnete der Doktor schnell die Tür und zog den dicken Hans hinter sich herein. Richtig, da war ja der Schwerkranke. Der hatte, um es sich leichter zu machen, den Rock ausgezogen und wiegte sich eben mit der Schwarzbraunen in einem gemütlichen Walzer, wobei er den Kopf nach dem Takt der Melodie von einer Seite zur anderen wandte und mit den Beinen die lächerlichsten Schwenkungen ausführte. Und als die Musik schwieg, fasste er seine Tänzerin unter den Armen, hob sie frei in die Höhe und stieß einen Juhschrei aus, dass im ganzen Saale die Fenster zitterten. »Bravo, Herr Schlaumeier«, rief der Doktor und klatschte wie toll mit beiden Händen. Das Gesicht Schlaumeiers, als er aufschaute und den Doktor erblickte, hättet ihr sehen sollen. Erst wurde er kreidebleich und wollte zusammenklappen wie ein Taschenmesser. Dann wieder wurde er rot wie ein gesottener Krebs und stammelte in der Pein seiner Seele: »Herr Doktor, Herr Doktor!« »Bitte, Herr Schlaumeier«, sprach dieser, »lassen Sie sich durchaus nicht in diesem gesunden Vergnügen stören. Wie ich sehe, haben Sie sich in kurzer Zeit von Ihrem schweren Leiden gänzlich erholt. Ich gratuliere Ihnen von Herzen und möchte Sie nur noch fragen, was ich mit Ihren Papieren anfangen soll. Wollen Sie dieselben bei mir abholen, oder soll ich sie dem Staatsanwalt zu einer interessanten Unterhaltung zuschicken?« Nun wurde Schlaumeier trotzig, warf sich in die Brust und sprach: Meinethalben, tun Sie mit den Papieren, was Sie wollen. Ich bin nun einmal plötzlich wieder gesund geworden und möchte den sehen, der mir dies verwehren wollte. Ich am allerwenigsten, sprach der Doktor und zog den dicken Hans lachend zur Türe hinaus. Auf der Straße übergab er ihm den Stecken Schlaumeiers, den er in einer Ecke lehnend gesehen und mitgenommen hatte, und sprach zu ihm: Siehe, Hans, du bist in diese Stadt gekommen, um den gesunden Menschenverstand zu finden, und bist wahrlich nicht betrogen worden. Der gesunde Menschenverstand hat mir gleich beim Anblick dieses Schlaumeiers gesagt, dass er ein Betrüger ist. Der gesunde Menschenverstand hat mir auch das Mittel gezeigt, ihn zu entlarven. Nimm diesen Stecken des Entlarvten und gedenke beim Anblick desselben immer an das, was du hier gesucht und gefunden hast. Als Hans den Stecken in die Rechte nahm, spürte er, wie ein Ruck durch seinen Körper ging und wie in seinem Kopf ein Türlein sich auftat, das bisher verschlossen war. Wohlgemut und erhobenen Kopfes wandelte er wieder seiner Heimat zu, und als ihn sein Weib erblickte, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und konnte sich über die Veränderung, die mit ihrem Hans vorgegangen war, nicht genug verwundern. Er begriff nicht nur alles, was sie sagten, nein, er wusste vieles noch viel besser als sie selbst. Auch seine Nachbarn und alle im Dorfe merkten, dass er einen ganz anderen Verstand bekommen hatte. Und keine paar Jahre stand es an, so wählten sie den dicken Hans zum Gemeinderat und, als der alte Schulze gestorben war, sogar zum Obersten im ganzen Dorfe. Viele, viele Jahre sah man ihn mit seinem Stecken, ohne den er niemals ausging, auf das Rathaus wandeln. Dort schaltete und waltete er als ein weiser und gerechter Richter. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er heute noch. Ende von Abschnitt 7.